Gegen 9 Uhr ging er aus, um sich zu überzeugen, ob der Weg gangbar war. Nach einigen Umfragen und Besuchen kam er in das Heim der Eltern zurück. Seine Mutter wartete in ihr Zimmer eingeschlossen. »Wärest du nicht gekommen, ich hätte nie gewagt, hinunterzugehen«, sagte sie. Jetzt hörte man schon Vater Roland im Treppenhause schreien. »In drei Teufelsnamen bekommt man denn heute nicht zu essen?« Da keine Antwort kam, heulte er. »Josephine! Verdammt nochmal, was ist mit Ihnen?« Die Stimme des Mädchens kam aus den Tiefen des Kellers. »Hier? Was steht zu Diensten, Herr Roland? Wo ist die Frau? Die Gnädige ist oben mit Herrn Jean.« Nun strengte er seine Stimme an, schrie erhobenen Hauptes gegen das höhere Stockwerk. »Louise!« Frau Roland öffnete einen Spalt der Tür und sagte, »Was, lieber?« »Ja, in drei Teufelsnamen, was ist heute mit dem Essen?« »Doch, lieber, wir kommen schon herunter.« Sie kam mit Jean herab. Roland rief, als er den jungen Mann sah, »Nun, du hier? Du langweilst dich wohl in deiner neuen Wohnung.« »Nein, Vater, aber ich hatte mit der Mutter heute Morgen zu reden.« Jean ging ihm mit ausgestreckter Hand entgegen. Und nun, als er fühlte, wie sich um seine Finger die Hand seines Vaters schloss, fasste ihn eine eigenartige, unvorhergesehene Empfindung, ein Gefühl des Scheidens, des nie mehr Zurückkommens. Frau Roland fragte, »Ist Pierre nicht gekommen?« Der Vater zuckte die Achseln. »Nein, immer kommt er zu spät, wir fangen ohne ihn an.« Sie wandte sich zu Jean. »Du solltest ihn holen, mein Kind. Es kränkt ihn, wenn man nicht auf ihn wartet.« »Ja, Mutter, ich gehe.« Er ging. Er stieg mit der Angst eines Feiglings vor dem Duell die Treppe empor. Er pochte an die Tür. Pierre antwortete, »Herein.« Er trat ein. Der andere schrieb, über den Tisch gebeugt. »Guten Morgen«, sagte Jean. Pierre stand auf. »Guten Tag«, sagte er. Sie gaben einander die Hand, als wäre nichts geschehen. »Kommst du nicht zum Frühstück?« »Ich habe so viel zu tun.« Die Stimme des Älteren bebte. Sein angstvoller Blick schien den Jüngeren zu fragen, »Was tun?« »Man erwartet dich.« »Ja, ist unsere Mutter unten?« »Ja, sie selbst hat mich zu dir geschickt.« »Nun gut, ich komme.« Vor der Tür zauderte er, wollte nicht als Erster eintreten. Dann öffnete er mit hastiger Gebärde, denn er sah seinen Vater und die Mutter einander gegenüber bei Tisch. Er kam näher, ohne die Augen aufzuschlagen, ohne ein Wort. Er bückte sich, bot der Mutter seine Stirn zum Kuss, wie er es seit einiger Zeit gewohnt war, statt ihr die Wangen zum Kuss zu geben. Er fühlte sie, näherte ihren Mund, doch fühlte er nicht die Berührung ihrer Lippen und richtete sich pochenden Herzens auf nach dieser bitteren Liebeskomödie. Er fragte sich, was haben sie miteinander gesprochen, als ich fort war? Jean wiederholte immer sein zärtliches »Mutter, liebste Mutter«. Er sorgte für sie, legte vor, schenkte ihr ein. Pierre verstand jetzt alles. Sie hatten miteinander geweint, aber ihren Gedankengang konnte er nicht erforschen, durchschauen. Hielt Jean seine Mutter für schuldig oder seinen Bruder für einen elenden Verleumder? Alle Vorwürfe, die er sich machte, so schreckliche Dinge ausgesprochen zu haben, fassten ihn von Neuem an der Kehle, schlossen ihm den Mund. Er konnte nicht essen noch trinken. Nun zog es ihn unwiderstehlich zur Flucht. Er musste dies Haus verlassen, dass das Seine nicht mehr war, diese Menschen, mit denen er sich kaum noch verbunden fühlte. Sofort, wohin immer, denn alles war aus. Er konnte nicht neben ihnen leben, ohne sie immer wieder gegen seinen Willen zu quälen. Denn seine bloße Gegenwart musste ihnen eine schwere Macht bedeuten. Jean plauderte mit Vater Roland. Pierre hörte nicht, verstand nichts. Er glaubte indessen aus den Worten des Bruders einen bestimmten Sinn herauszuhören und wurde aufmerksam. Jean sagte, »Das wird das schönste Schiff der Flotte. Man spricht von 6.000 Tonnen. Im nächsten Monat beginnt es die erste Fahrt.« Roland staunte. »So schnell? Ich dachte, es würde in diesem Sommer nicht seefertig. Doch. Man hat sich mit den Arbeiten so beeilt, dass die erste Fahrt vor dem Herbst beginnen kann. Ich war heute Morgen auf dem Schifffahrtskontor, habe mit dem Beamten gesprochen. Ach, mit welchem denn? Mit Herrn Marchand, dem Freund des Aufsichtsrats. Ach, du kennst ihn? Ja, ich hörte ihn auch, um einen kleinen Dienst zu bitten. Ach ja, dann musst du es möglich machen, dass ich ganz genau die Lorraine besichtigen darf, wenn sie im Hafen liegt. Gern, nichts leichter als das. Jean schien zaudernd seine Worte zu wählen, den Weg zu einem Übergang zu suchen, den er doch nicht fand. Er begann wieder. Alles in allem, man lebt ganz erträglich auf den großen Überseedampfern. Die Hälfte der Zeit verbringt man am Lande, in zwei wundervollen Städten, Le Havre und New York. Den Rest der Zeit zur See, im Verkehr mit reizenden Menschen. Man kann sehr nette Bekanntschaften machen, die später außerordentlich nützlich werden können. Ich meine, unter den Mitfahrenden. Denke, der Kapitän kann mit den Kohlenersparnissen und so weiter sich gut und gern auf 25.000 Francs im Jahr stellen. Auch mehr. Hollande machte Donnerwetter. Ein Wort, das er mit langem Pfiff begleitete und in dem er seinem tiefen Respekt für den Kapitän und für die Summe Ausdruck verlieh. Der Schiffskommissar kann bis zu 10.000 kommen, der Arzt auf 5.000 Francs. Dazu kommt Wohnung, Essen, Licht und Heizung, Bedienung. Das entspricht mindestens 10.000. Das ist allerhand. Pierre hatte aufgeblickt. Seine Augen begegneten denen des Bruders und er verstand. Nach einem leichten Zögern fragte er, ist wohl eine Schiffsarztstelle schwer zu erhalten? Ja und nein, es hängt von den Umständen ab, von der Protektion. Und die Lorraine geht im nächsten Monat ab? Ja, am 7. Beide schwiegen. Sicherlich, das war eine Lösung. Er konnte als Schiffsarzt an Bord gehen. Später würde sich vielleicht auch etwas anderes finden. Darauf konnte er warten, ohne von seiner Familie Geld zu verlangen. Vorgestern hatte er seine Uhr verkaufen müssen, denn er konnte seine Mutter um nichts mehr bitten. Es gab kein anderes Mittel, nur dieses wollte er nicht weiter in diesem Haus wohnen, das ihm unerträglich war. So sagte er denn etwas zögernd, wenn ich könnte, würde ich sehr gern mit dem Dampfer fahren. Weshalb solltest du es nicht können? Weil ich niemand bei der Überseegesellschaft kenne. Roland war ganz betroffen. Wo bleiben denn deine schönen Zukunftspläne? Pierre sagte leise. Es gibt Tage, an denen man alles opfern und den schönsten Hoffnungen entsagen muss. Übrigens ist es ja nur ein Anfang, ein Mittel, zu ein paar tausend Francs zu kommen und sich dann einzurichten. Dein Vater war sogleich überzeugt. Ja, das ist wahr. In zwei Jahren kannst du 6.000 oder 7.000 Francs zur Seite legen, die gut platziert dir weiterhelfen können. Was denkst du, Louise? Sie sagte sehr leise, man konnte sie fast nicht verstehen. Ich denke, Pierre hat recht. Roland rief, aber ich kann ja selbst mit Herrn Poulain sprechen, den ich sehr gut kenne. Er ist Richter am Handelsgericht und hat Einfluss bei der Schifffahrtsgesellschaft. Ich habe auch Herrn Lenier, der mit einem der Vizepräsidenten sehr gut bekannt ist. Jean fragte seinen Bruder, soll ich einmal bei Herrn Marchand anklopfen? Ja, bitte. Pierre sagte nach kurzem Nachdenken weiter, das Beste wäre vielleicht doch, meinen Lehrern an der Universität zu schreiben, die immer viel von mir gehalten haben. Auf solche Schiffe steckt man oft sehr mittelmäßige Ärzte. Briefe von Professor Mas Roussel, Remusot, Flasch und Borriquel würden meiner Sache in einer Stunde mehr nützen als alle halben Empfehlungen. Es würde genügen, wenn du diese Briefe, die die wärmsten Empfehlungen enthalten werden, durch deinen Freund Marchand dem Verwaltungsrat vorlegst. Jean gab ihm recht. Ausgezeichnet, sagte er, famos. Schon war er eitel Freude seines Erfolges sicher, fast zufrieden mit der Lage der Dinge. Er konnte nicht lange trüber Stimmung sein. Du solltest sofort schreiben, sagte er. Ja, sofort. Ich will heute Morgen keinen Kaffee, ich bin zu nervös. Er erhob sich und ging. Nun wandte sich Jean an seine Mutter. »Und was willst du tun, Mutter?« »Nichts, ich weiß nicht. Willst du mit mir zu Frau Rosemilie kommen?« »Ja, gewiss, gern.« »Du weißt ja, ich muss unbedingt heute zu ihr.« »Ja, natürlich, ja.« »Warum das? Unbedingt?« fragte Roland, der übrigens sonst gewohnheitsmäßig nichts davon verstand, was vor ihm besprochen wurde. »Weil ich versprochen habe, hinzugehen.« »Ah, dann natürlich, das ist eine andere Sache.« Er begann, seine Pfeife zu stopfen, während Mutter und Sohn die Treppe emporstiegen, um ihre Hüte zu holen. Als sie auf der Straße waren, fragte Jean, »Willst du meinen Arm nehmen, Mutter?« Er bot ihr sonst niemals seinen Arm, sie gingen immer einfach nebeneinander her. Nun nahm sie ihn, stützte sich auf ihn. Sie schwiegen, dann, »Wie du siehst, ist Pierre ganz damit einverstanden, zu gehen.« Sie murmelte, »Armer Junge.« »Warum das, armer Junge? Er wird auf der Lorraine gar nicht unglücklich sein.« »Nein, ich weiß wohl, ich denke doch an dies und das.« Lange sann sie gesenkten Hauptes nach, in gleichem Schritt mit dem Sohn. Dann sagte sie mit sonderbarer Stimme, wie man sie hat, wenn man eine lange geheime Gedankenkette abschließt, »Das Leben ist hässlich. Wenn man einmal etwas Schönem begegnet, ist es Sünde, sich dem hinzugeben. Man muss es später nur umso teurer bezahlen.« Er sagte leise, »Sprich nicht mehr davon, Mutter. Wie kann ich das? Ich muss immer daran denken. Wirst vergessen.« Sie schwieg dann sehr schmerzlich. »Hätte ich doch einen anderen Mann geheiratet, wie wäre ich glücklich geworden.« Jetzt zürnte sie ihrem Mann, seine Hässlichkeit, Dummheit, Schwerfälligkeit in geistiger Plumpheit, in körperlicher Beziehung. Das sollte ihren Fehltritt entschuldigen, ihr Unglück verständlich machen. Die Banalität dieses Menschen war die Ursache, dass sie ihn betrogen, einen Sohn zur Verzweiflung gebracht hatte, um dem anderen die bitterste Beichte abzulegen, die ein blutendes Mutterherz ablegen kann. Sie sagte leise, »Es ist schrecklich, wenn ein junges Mädchen einen Mann heiratet, wie es der meine war.« Jean antwortete nicht, er gedachte, wessen Sohn zu sein er bis jetzt geglaubt. Vielleicht hatte der unbestimmte Eindruck von der Mittelmäßigkeit des Vaters, die ständige Ironie des Bruders, die verachtungsvolle Haltung aller anderen, das Dienstmädchen nicht ausgenommen, vielleicht hatte dies alles ihn auf das Geständnis, die fürchterliche Beichte seiner Mutter vorbereitet. Es war jetzt nicht so schlimm für ihn, eines anderen Sohn zu sein. Und wenn er nach dem großen Gefühlssturm von gestern nicht den Gegenstoß von Zorn und Empörung empfunden, den seine Mutter so sehr gefürchtet, so lag dies daran, dass er sich schon lange schämte, der Sohn dieses schweren, langweiligen Dümmlings zu sein.